Biologismus, Eugenik, Sozialdarwinismus. Viele Kritiker fühlten sich in der Frage der Erblichkeit von Intelligenz offenbar nicht ausreichend zu Hause, und das ist ihnen auch nicht vorzuwerfen. Sie fanden allerdings die Idee, dass der menschliche Geist etwas mit Biologie und die Entwicklung der menschlichen Intelligenz etwas mit Vererbung zu tun haben könnte, prinzipiell so anstößig, dass sie in Ergänzung zur inflationären Verwendung des Rassismusbegriffs reichlich mit Vorwürfen wie Biologismus, Eugenik oder Sozialdarwinismus um sich warfen. Den Anfang hatte hier Frank Schirmacher gemacht, als er meine Analysen zur Erblichkeit von Intelligenz und zu den Auswirkungen unterschiedlicher Geburtenraten mit dem Eugenik-Vorwurf konterte und damit einen Sturm auslöste. Seine Äußerungen und der nachfolgende Rattenschwanz ähnlicher medialer Verdikte fanden sich nahezu wörtlich in dem fast zeitgleich erschienenen satirischen Roman Solar von Ian McEwan. Michael Beard, der Held dieses Romans, war Nobelpreisträger für Physik. Er hatte als Vorsitzender einer Regierungskommission in einer Pressekonferenz die Frage beantwortet, weshalb so wenige Frauen Physik studierten. Dabei hatte er den Stand der Intelligenzforschung zu Unterschieden in den Begabungsschwerpunkten von Männern und Frauen zitiert. Ein weibliches Kommissionsmitglied trat darauf aus Protest zurück und löste damit einen Medienskandal aus. Sie war nämlich soziale Konstruktivistin, ein sogenannter Blankslater. Im nachfolgenden Mediensturm wurde daraufhin der Romanheld beschrieben: As a physicist turned genetic determinist, a fanatical sociobiologist whose ideas about gender difference were shown to be indirectly derived from social Darwinism, which in turn had spawned Third Reich race theories. Then, daringly building on this, a journalist suggested that Beard was a neo-Nazi. Beard became the neo-Nazi professor. Diese Passage spiegelte in satirischer Form die Debatte, die seit den 70er Jahren in den angelsächsischen Ländern über die Erkenntnisse der Evolutionsbiologie und der modernen Intelligenzforschung stattgefunden hatte. Als ich Solar im Frühling 2013 las, erheiterte mich die Erkenntnis sehr, dass die Skandalisierungsversuche rund um »Deutschland schafft sich ab« im Herbst 2010 der Vorlage eines satirischen Romans gefolgt waren. Frank Schirmacher war als Anführer dieser Bewegung offenbar spätes Opfer dieser aus den angelsächsischen Ländern herübergeschwappten Debatte geworden, ohne das Satirepotenzial zu bemerken. Zu den drei in dieser Debatte wie Keulen geschwungenen Kampfbegriffen Biologismus, Eugenik, Sozialdarwinismus nenne ich im Folgenden die Definitionen aus der Brockhaus-Enzyklopädie. Biologismus, die Verallgemeinerung von wissenschaftlichen Aussagen, die zur Beschreibung und Erkenntnis des Lebens dienen. Eugenik, Anwendung der Erkenntnisse der Humangenetik und der Erbpathologie im Hinblick auf eine bestmögliche Gestaltung mit dem Ziel, das in der Menschheit vorhandene genetische Potenzial vor Schäden zu bewahren und zur günstigsten Entfaltung auch in der nächsten Generation zu bringen. Sozialdarwinismus, Sammelbegriff für alle sozialwissenschaftlichen Evolutionstheorien, die das soziale Leben in Analogie zu den von Charles Darwin aufgestellten Entwicklungsgesetzlichkeiten des tierischen und pflanzlichen Lebens interpretieren. Aus den Definitionen wird klar, da ich in meinem Buch keine sozialwissenschaftliche Evolutionstheorie entwickelte, fällt der Vorwurf des Sozialdarwinismus ins Leere. Im Übrigen wäre er, je nachdem welche Evolutionstheorie man vertritt, auch nicht in jedem Falle ehrenrührig. Die praktischen Instrumente der heutigen Eugenik sind ungemein scharf, nämlich die Freigabe der Abtreibung, bei medizinischer Indikation auch nach dem dritten Schwangerschaftsmonat, und die Präimplantationsdiagnostik PID. Beide Instrumente werden am allerwenigsten aus jenen Kreisen kritisiert, denen mein Buch nicht gefiel. Es ist schwer zu verstehen, weshalb im Vergleich dazu mein Vorschlag, gebildete Frauen durch geeignete Anreize zu mehr Kindern zu bewegen, besonders verwerflich sein soll. Ob es vertretbar ist, aus der Biologie gewonnene Erkenntnisse zu verallgemeinern, kann nur anhand des jeweiligen Anwendungsgebietes entschieden werden. In meinem Buch habe ich solche Verallgemeinerungen aber sowieso nicht vorgenommen. Der Vorwurf des Biologismus geht deshalb am Inhalt des Buches vorbei. Da die Tatsache, dass sich zahlreiche Eigenschaften vererben, nicht bestritten werden kann, wurde die Argumentation mit dieser Tatsache als biologistisch denunziert. So, als ob man mit einer herabsetzend gemeinten Vokabel einen ungeliebten Sachverhalt beseitigen könne. Die inflationäre Verwendung dieser Begriffe bei der Kritik an meinem Buch zeigt die weit verbreiteten Mängel bei Bildung, Denkschärfe und geistiger Gründlichkeit in der deutschen Medienklasse. Man würde zu tief sinken, wollte man die unter diesen Stichworten geäußerte Kritik in irgendeiner Weise ernst nehmen. Sie ist ja ohne Substanz und speist sich bestenfalls aus unausgegorenen Vorurteilen. Matthias Matusek meinte zu solchen Kritikern, Zitat, Sarrazin ist zur Chiffre geworden für die Empörung darüber, wie das Just-Milieu der Konsensgesellschaft den Saal schutzlos schickt, um nicht einverstandene Zwischenrufer nach draußen zu eskortieren. Zitat Ende. Vorrang für die Opportunität. In dem großartigen Wenderoman »Land der Wunder« von Michael Klonowski tritt als Nebenfigur der stellvertretende Parteisekretär des SED-Blattes auf. Im August 1989, als das innere Gefüge der DDR schon ziemlich wackelt, ermahnt er seine Kollegen beim Bier, »Ich will gewisse Mängel gar nicht bestreiten, aber gerade weil wir in Schwierigkeiten stecken, dürfen wir uns nicht in fruchtlosen Fehlerdiskussionen verzetteln. Dieses Negativgerede macht alles nur noch schlimmer. Konstruktive Kritik, sage ich. Wir müssen zusammenstehen. Schulterschluss heißt die Parole. Konstruktiv!« Dieser fiktionale Uwe Seehafer kam daher wie das alter Ego von Angela Merkels Regierungssprecher Steffen Seibert, der im Auftrag der Bundeskanzlerin erklärt hatte, das Buch sei überhaupt nicht hilfreich. Er hatte damit quasi offiziös festgestellt, dass es der Bundesregierung nicht auf Relevanz oder Wahrheit, sondern auf Opportunität ankomme. Angela Merkel sagte, Sarrazin spaltet die Gesellschaft, zur Lösung der Probleme trägt er gar nichts bei. Das war die Sprache der Macht. Diese bediente sich dazu früher des Instruments der Zensur und tut das in großen Teilen der Welt heute noch. Volker Zastrow nannte dies in der FAZ, Zitat, Wortkriege in Schleimsprache. Man kann nicht ertragen, dass einer was sagt oder mit am Tisch sitzt. Es ist nicht hilfreich, wenn einer ein Buch schreibt. Nicht hilfreich, nicht zu ertragen. So lauten soziale Todesurteile unter Nacktschnecken, die auf der eigenen Schleimspur Karriere machen. Nach oben, ganz oben. Wie wunderbar schneckisch ist diese Erklärung des Merkel-Sprechers. Zitat Ende. Unsere Sprache sei scheinbar vom Tabu befreit. Zitat, aber wenn einer mal nicht Ficken sagt, sondern Kopftuchmädchen, will man ihn am liebsten vom Antlitz der Erde tilgen. Zitat Ende. Der Wahrheitsbegriff spielt in diesem Denkstil keine Rolle. Vielmehr wird, so das schon zitierte Wort von Peter Sloterdijk, das empathiefreie Reden regelmäßig als absichtsvolle Provokation missverstanden. So war es denn kein Zufall, dass Provokation, Provokateur und Provokant die in der Debatte am häufigsten benutzten Worte waren. Gern sprach man auch von Sarrazins umstrittenen oder kruden Thesen. Frank Schirmachers in einem anderen Kontext gemachte Bemerkung trifft auch in meinem Fall in gewisser Weise zu. Zitat, so etwas wie umstritten sagt sich leicht, wenn man zu bequem zum Recherchieren oder auch nur zum Anrufen ist. Was soll's, wird schon keine Beweise geben. Und eine Gegenmeinung macht sich immer gut. Zitat Ende. Einen umstritten genannten Autor oder Sachverhalt kann man ohne größere geistige Anstrengung ins Anrüchige schieben. Der ukrainische Journalist und Schriftsteller Viktor Timtschenko formulierte, die politische Klasse verschmäht Thilo Sarrazin nicht, weil er Tabus gebrochen hat. Die politische Klasse ächtet ihn, weil er in seiner fast peinlichen Genauigkeit und seinem preußischen Pedantismus das System ihres Neusprechs demoliert. Angela Merkel bemerkte schnell, welche unwillkommenen Parallelen hier gezogen werden konnten. Wenige Wochen später erschien sie in Potsdam bei der Verleihung eines Preises an den dänischen Karikaturisten Kurt Westergaard und pries in ihrer Rede die Freiheit der Meinungsäußerung. Nun darf man Parallelen auch nicht zu weit treiben. Weder hatte ich in meinem Buch den Propheten Mohammed mit einer Bombe im Turban abgebildet, noch musste und muss ich mich vor den Mordanschlägen islamistischer Fanatiker fürchten. Im Gegenteil, nach allem, was man weiß, ist mein Buch den Muslimen im Allgemeinen und den Islamisten im Besonderen ziemlich gleichgültig. Diese hatte ich ja auch nicht beleidigt. Beleidigt hatte ich vielmehr das Weltbild der Verharmloser und Schönfärber im harmoniefreudigen Müsli-Milieu. Das löste offenbar den Hass aus. Angela Merkel merkte, dass ihr Verhalten ihr einen Teil ihrer Wählerbasis zu entfremden drohte. In den folgenden Wochen forderte sie immer wieder eine bessere Integration und erklärte mehrfach, Multikulti ist gescheitert. Ein so alberner Satz taucht aber in meinem ganzen Buch nicht auf. Ich sehe mir schließlich gern Flamenco-Tänze an und würde Jazzmusik lieben, wenn ich denn musikalisch wäre. Ich esse bisweilen Italienisch oder Chinesisch und habe sogar schon einige Sushi-Bars von innen gesehen. Außerdem kenne ich mehr Geschichten aus Tausend und einer Nacht und mehr große Werke der europäischen und amerikanischen Literatur als vermutlich die meisten unserer Politiker und Journalisten. Als die Debatte immer noch nicht enden wollte und eine stabile Mehrheit der Deutschen in allen Umfragen Sarrazins Thesen zustimmte, wurde Angela Merkel zur Auster. Sie schnappte zu und erklärte am 17. September 2010, 4 Wochen nach Beginn der Debatte, im Interview mit der FAZ, sie habe mein Buch nicht gelesen und sie werde es auch nicht lesen. Frank Schirmacher sah darin einen Anschlag auf die Meinungsfreiheit. Er schrieb, denn was man jetzt erlebt, ist die Aufkündigung von Debatte. Wenn Verfassungsorgane sich über ein Buch äußern und dessen Autor sanktionieren, dann ist von ihnen zu erwarten, dass sie wissen, worüber sie reden. Denn wo das nicht geschieht, wird die freie Meinungsäußerung ersetzt durch die Herrschaft des Gerüchts. Schirmacher zitierte Dolf Sternberger, der zum Thema Meinung und Wahrheit 1949 gesagt hatte, Zitat, mit einem Wort, nicht die Meinung an sich ist interessant, sondern die Wahrheit. Die Wahrheit aber erfährt man nicht mit einem Schlage, durch Offenbarung, Erleuchtung oder schreckliche Enthüllung, sondern man erfährt sie durch den Prozess und im Prozess der ständigen Unterrichtung, des Vergleichens, Prüfens und wiederum der Unterrichtung. Keine Unterrichtung taugt etwas, die man sich nicht selbst besorgt. Zitat Ende. Demgegenüber steht die Einschätzung von Alistair Campbell, dem ehemaligen Sprecher von Tony Blair, der vor einem Untersuchungsausschuss des britischen Unterhauses sagte, Journalisten behandelten Menschen als Ware. Um Wahrheit gehe es schon lange nicht mehr. Seines Erachtens sei das Handwerk des Journalisten so gut wie tot. Ich sah in Angela Merkels Unlust, sich Unterrichtung zu besorgen, mein Buch zu lesen und die Debatte zu führen, eine konsequente machtpolitische Strategie. Diese Strategie hat sich ja auch ausgezahlt. Wenn heute jemand Angela Merkel auf dem Bildschirm sieht, denkt niemand an Multikulti, aber alle denken an den nächsten Rettungsschirm. Umso mehr gilt Ulf Poschards Feststellung, Zitat, der Fall Sarrazin stellt die Frage nach dem demokratischen Selbstbewusstsein der Eliten. Der enge Korridor des politisch Korrekten mit all seinen historischen Verdiensten hat eine Feistigkeit angenommen, die keine aufklärerische Funktion mehr in sich birgt. Wenn das politisch Korrekte ins Populistische abzweigt, wird das Ketzerische tabuisiert. Insofern umgibt die politisch korrekte Orthodoxie etwas Mittelalterliches. Die Rebellion dagegen lohnt. Zitat Ende.